Moin moin und hallo, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Ausgabe des Plauschangriffes und auch wieder Zeit für eine weitere Ausgabe des Game On Radios, der Sonderkategorie des Podcasts, in der sich alles rund um Videospielmusik dreht. Ich bin der Gregor und anfangen wollen wir heute mit einem Track aus Chrono Cross, dem inoffiziellen Nachfolger des Super Nintendo Rollenspielklassikers Chrono Trigger. Komponist damals wie auch bei diesem Spiel ist Yasunori Mitsuda, einer meiner persönlichen Lieblingskomponisten, und wir hatten ja bereits im Musikpodcast Nummer 2, wenn ich mich nicht irre, einen Track aus dem Spiel The Unstolen Jewel, das Endtheme. Heute hören wir das Titelstück Time Scar und wie bei Unstolen Jewel wird man auch hier hören, nicht umsonst gilt der Chrono Cross Soundtrack als einer der besten Rollenspiel-Soundtracks, die je gemacht wurden. Wer nicht davon überzeugt ist, kann ja mal reinhören und sich eines Besseren belehren lassen. Der nächste Track stammt von einem Spiel, das etwas aktueller ist, rausgekommen Ende 2010 für Xbox Live Arcade und PlayStation Network und hört auf den, für mich zumindest ein klein wenig schwieriger auszusprechenden Namen, Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Hierzulande dürfte den meisten Scott Pilgrim ja am ehesten durch den gleichnamigen Kinofilm bekannt sein, rausgekommen ebenfalls zu dem Zeitraum und basiert auf einer zumindest in Amerika sehr, sehr bekannten Comicvorlage. Der Comic, wie auch der Film, wie auch das Spiel drehen sich sozusagen um eine Liebesgeschichte in der Nerdkultur und sind alle vollgestopft mit Videogame-Zitaten und Referenzen, dass einem die Sicherung durchknallt. Ich muss zumindest sagen, die Comics habe ich noch nicht gelesen, das will ich irgendwann nachholen, aber mit dem Film bin ich nicht besonders warm geworden, weil ich glaube, die Geschichte, die er versucht zu erzählen, ist wesentlich besser in Comicform geeignet und ich fand ihn tatsächlich für einen Gamer ein klein wenig herablassend. Aber da stehe ich, glaube ich, relativ alleine mit dieser Meinung da. Nichtsdestotrotz, das Spiel selber ist ein Callback zu den klassischen 2D-Prüglern aus der 8- und 16-Bit-Ära und den Arcades natürlich, sowas wie Double Dragon, Final Fight, Turtles in Time. Musik stammt von der Chiptune-Band Anna Managuchi. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und wir hören jetzt das Stück Another Winter. Viel Spaß. Ich glaube, ich mache diese Musikplauschangriffe noch so lange weiter, wie es großartige Tracks von Akira Yamaoka gibt. Und zum Glück für uns alle ist da das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Wir hören jetzt etwas aus dem Spiel Shadows of the Damned von Grasshopper Manufacture, der Firma, die Yamaoka im Verbund mit seinen Kollegen Suda51 und Shinji Mikami aufgemacht hat. Das Stück heißt Take Me to Hell, Broken Dreams. Gesungen wird es natürlich mal wieder von Mary Elizabeth McGlynn, welche dieses Mal aber von ihrem Voiceover-Kollegen Troy Baker begleitet wird. Face misplaced, turn around.

kriege ich tatsächlich wieder ein klein wenig Gänsehaut, wenn ich das Stück jetzt nochmal höre. Ähnlicher geht es mir mit einem Lied aus dem Soundtrack zu Baroque, einem Dungeon Crawler für PlayStation 2 und Nintendo Wii, den ich lange Zeit nicht auf dem Schirm hatte, aber Spiel kürzlich wieder eingelegt und da ist mir klar geworden, dass da doch ein richtiger Mörder-Soundtrack dahinter steckt. Komponist ist Masaharu Iwata, der Kollege von Hitoshi Sakimoto. Die beiden haben gemeinsam unter anderem den Soundtrack zu Final Fantasy Tactics gemacht und das ist ja schon ein ziemliches Qualitätsmerkmal. Wir hören jetzt das Stück Eraser und ich glaube, am besten kann man es beschreiben, wenn man sagt, Eraser ist so ein wenig Blade Runner-esque. Also es würde in einem Cyberpunk-Spiel sehr, sehr gut reinpassen, auch wenn Baroque per se nicht ganz Cyberpunk ist, aber Elemente davon beinhaltet. Deus Ex wäre wahrscheinlich auch ein guter Platz dafür. Letzten Endes ist es aber natürlich in Baroque gelandet. Hier ist die Riser. Nach all dem Schwermut ist es jetzt Zeit für etwas Lockeres und Leichtes und nein, damit ist keine Milchschnitte gemeint, sondern ein Track aus dem Indie-Game Dust Force. Das ist, man könnte sagen, ein Straßenfeger-Jump'n'Run und es ist ein echt kleines und nettes und entspanntes Indie-Game, gibt es unter anderem für PC und für Macintosh. Wir hören den Track 9-Bit Expedition, der stammt von einem Musiker namens Terrence, der unter dem Alias Lifeformed firmiert. Viel Spaß! Je nachdem, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist sie gerade kürzlich bereits zurückgekehrt oder wird in Bälde auf die Bildschirme zurückkommen. Sie ist natürlich die einzigartige, die unvergleichliche, die Großmeisterin des digitalen Brustumfangs und haariger Klettereinlagen, natürlich Miss Lara Croft. Das Theme des ersten Tomb Raider ist damals zum Release auf der PlayStation 1 und dem Saturn natürlich vielen Leuten im Gehör hängen geblieben. Und ich glaube, seit 96 ist doch einiges an Zeit vergangen. Eigentlich Grund genug, dass wir es jetzt nochmal einspielen, oder? Ja, hier ist das Theme of Tomb Raider. Das Tomb Raider-Theme wurde natürlich komponiert vom britischen Musiker Nathan McCree. Anders als das Super Nintendo Medley, was wir gleich zu hören bekommen, da war nämlich der japanische Musiker Mitsuhiko Izumi dafür verantwortlich und der stammt ausnahmsweise mal nicht aus einem Rollenspiel. Nein, diesmal ist ein Beat'em'up dran und zwar eines, was wir relativ häufig schon in anderen Plauschangriffen über den grünen Klee gelobt haben, Turtles in Time. Über die spielerischen Qualitäten von Turtles in Time brauchen wir uns nicht weiter auszulassen. Die Musik selbst, ich habe eigentlich keinen anderen 16-Bit-Soundtrack gehört, speziell vom Super Nintendo, der so energiegeladen und treibend und passgenau auf das Spiel geschneidert wurde wie der Turtles in Time Soundtrack. Wie gesagt, hört euch mal dieses kleine Medley an und ich finde, egal zu welchem Spiel, zu welchem Film, zu welcher Szene man diese Musik dazu tut, es wird einfach ein energiepumpendes, geladenes Action-Abenteuer. Egal, um was es sich handelt. Auch ein Supermarkteinkauf. Also, hier ist das Medley aus Turtles in Time. Big Apple. 3 a.m. Cat Blues. Sorry. Crossbone. Shell at wounded knee. von dem besten Beat'em'up der 90er gehen wir jetzt zu der vielleicht besten Beat'em'up-Serie der Neuzeit, Ryu Ga Gotoku oder hierzulande besser bekannt unter dem Namen Yakuza. Die Yakuza-Serie wird ja gerne mal mit Shenmue oder Grand Theft Auto verglichen, wegen ihres Open-World-Charakters, aber eigentlich ist Yakuza viel näher dran an Spielen wie eben Turtles in Time oder auch Streets of Rage, nur da ist eben obendrauf ein dicker Batzen an Story gepackt und ordentlich viel Minigames, in denen man viel Zeit verbringen kann. Ich habe mit Yakuza immer sehr, sehr viel Spaß gehabt. Ich habe alle Teile bis hierhin durchgespielt, teilweise sogar mehrfach und hunderte von Stunden in die Sidequests investiert. Und das habe ich nicht nur für die vier Hauptspiele der Serie gemacht, sondern auch in das Spin-off sehr viel Zeit investiert. Yakuza Dead Souls, aus dem wir gleich das Titelstück hören werden, Komponist Mitsuharu Fukuyama. Yakuza Dead Souls hatten wir ja schon bereits in Folge 200 als Review in der Sendung und rein objektiv gesehen hat der Titel seine Makel, die Steuerung ist ein bisschen hakelig, die Kamera ist nicht so gut, wie sie eigentlich für einen Third-Person-Shooter sein müsste. Ich habe trotzdem sehr, sehr viel Spaß damit gehabt und vor allem das Titelstück, eben wie gesagt, was wir gleich hören werden, hat es mir ganz besonders angetan. Hey, es ist ein echt schön treibendes Action Intro, was einen richtig darauf einstimmt, jetzt mit japanischen Mafia-Gangstern Zombies zu schlachten und was ganz Besseres geben. Hier ist das Titelstück aus Yakuza Dead Souls. Erst hatten wir Open World auf Japanisch und jetzt gehen wir rüber zu Open World westlicher Machart. L.A. Noire ist im Spielekatalog von Rockstar Games unter den ganzen Grand Theft Autos und Red Dead Redemptions ja schon etwas wie eine kleine Ausnahme. Programmiert beim australischen Entwickler Team Bondi im Zeitraum von über 6 Jahren und teilweise auch unter recht fadenscheinigen Umständen ist das Endergebnis ein Spiel, was relativ polarisiert hat. Im Grunde hat man ein Grafik-Adventure mit leichten Action-Elementen in einer Open World, die akkurat dem Los Angeles der 40er Jahre nachgestellt ist. Ich hatte doch ordentlich Spaß mit dem Spiel, weil es einfach mal ein bisschen anders als die üblichen Open World-Geschichten gewesen ist. Also mich hat es vielleicht schon ein bisschen mehr an Mafia mit einem reduzierten Actionanteil dann erinnert. Die Musik natürlich passend zum 40er-Jahres-Setting mit den Polizisten und Gangstern sehr, sehr jazzig. Komponiert von Andrew Hale hören wir jetzt das Titelstück und ich würde sagen, ab dafür. Legend of Mana auf der PlayStation 1 war für mich persönlich schon eine mittelschwere Enttäuschung, denn wie viele andere auch war und bin ich immer noch großer Fan des originalen Secret of Mana auf dem Super Nintendo. Dort hat eigentlich fast alles gepasst, über Grafik bis hin zu Musik, Spielbarkeit, Gameplay, Atmosphäre. Das Spiel hat eigentlich nicht wirklich viel falsch gemacht. Rein oberflächlich hatte das Spin-off Legend of Mana auch diese Tugenden wieder einfangen können, denn die Grafik sieht fantastisch aus. Große animierte 2D-Sprites vor handgezeichneten Hintergründen, das sieht echt richtig, richtig gut aus. Auch die Musik passt, deshalb hören wir hier auch gleich das Stück Song of Mana, komponiert von Yoko Shimomura, die unter anderem für Kingdom Hearts und Parasite Eve verantwortlich gewesen ist. Gesungen von der schwedischen Sängerin Annika. Deshalb, wir haben ein schwedisches Lied in einem japanischen Action-Adventure. Das ist auch mal was anderes und was Neues. Leider das Spiel selbst mit vielen Weltenbauelementen und komischer Missionsstruktur hat leider nicht das für mich eingefangen, was Secret of Mana bedeutet. Aber hey, das soll unserem Spaß jetzt im Musikpodcast keinen Abbruch tun. Hier ist Song of Mana von Yoko Shimomura. Denn Rode jüt, kein Ende hat in der jüngsten Vergangenheit so extrem polarisiert wie der Abspann zu Mass Effect 3, während einige, so wie ich, sich jetzt nicht allzu besonders darüber aufgeregt haben, wie die Story zu Ende erzählt wurde, gibt es dennoch eine große Anzahl an Leuten, für die ja quasi durch den Abspann die komplette Serie retroaktiv kaputt gemacht wurde. Das ist jetzt hier natürlich nicht ganz die Stelle, um dieses Dilemma auszudiskutieren. Dafür gibt es bestimmt auch noch andere Podcasts an anderer Stelle. Wir wollen uns auf die Musik konzentrieren, die natürlich mal wieder sehr, sehr gut ist. Und zwar auf das Abspann-Theme der kanadischen Elektro-Rock-Gruppe Fauns, die bereits, glaube ich, im ersten Mass Effect mit dem Stück M4 Part 2 ein 10-minütiges Abspann-Medley auf die Beine gestellt haben. Das Lied aus Mass Effect 3 heißt Das Malefiz, ein wenig komischer Name, hört sich nicht nach dem an, was wir gleich hören werden, denn das ist richtig, richtig gut. Thank you. Zeit für den letzten Track des Tages und auch ein sehr persönliches Stück. Auf dem Game Boy Color gab es in Japan ein kleines Puzzle-Game, das basierte auf Dr. Mario und der japanischen Anime-Serie Super Girls Kotobu Kiran. Die ist hierzulande nicht allzu vielen Leuten bekannt und das ist auch halb so schlimm, denn die Serie selbst ist nichts Berauschendes. Es ist, wenn ich mich nicht komplett irre, dort eine Gruppe japanischer Schulmädchen unterwegs, die sich ja den ganzen Tag nur auftakelt und Jungs aufreißen will. Also nicht das, was man hierzulande der typischen RTL 2 Klientel dann antun will. Mir hat es aber der Abspann aus der ersten Staffel dort sehr angetan. Die japanische Popgruppe Jungle Smile, die auch sich mittlerweile getrennt hat, hat das Lied Dakishi Mitai beigesteuert, auf gut Deutsch Umarme mich, wenn ich mich nicht da komplett irre. Und ich habe mir damals diese Single aus Japan gekauft und höre sie bis heute regelmäßig. Ich habe sie auf meinem iPod mit drauf und auf meinem Handy. Ich habe das Lied sogar auf der Gitarre einstudiert und das ist ein echt schönes Stück, um mal richtig abzuschalten und entspannen. Und ja, wie sollte man so einen Podcast am besten beenden, wenn nicht mit einem Stück, mit dem man richtig entspannen und auch abschalten kann? Hier ist Dakishi Mitai. Thank you. Und das war's. Ich bin der Gregor und ich verabschiede mich im Namen von, ja, eigentlich nur mir selbst, weil, ja, ich sitze heute ja ausnahmsweise alleine hier und nicht wie üblich mit anderen Leuten zusammen. Weitere Musikvorschläge wie gehabt unter podcast@gameone.de oder einfach in die Comments mit reinschreiben. Ich freue mich über jeden neuen Track, den ihr mir empfehlen könnt und natürlich auch speziell über westliche Musiken, die mir entgangen sein könnten. Bis es soweit ist, sage ich aber bye bye, ciao ciao und buongiorno. Nee, Moment, buongiorno heißt hallo, oder?